Überraschung, nur Beton. Eingemauert im kalten Stein, konserviert in brauner Brühe und ruhig gehalten im Überfluss. An uns verkaufen großen Stil und mit noch Flügel ist das Ziel. Maschinenlärm rund um die Uhr, keine Bezahlung für die große Tortur. Automaten für Gefühle und kein Platz für freie Denker. Jedes Teil entspricht der Norm, verlässt du den Fuß als Verform. Jeder Verlierer ist ein Sieger, wie Shampoo in der Nahrungskette. Neue Prozess machen Scheiße zu Geld, als uns willkommen in der Plastide. Schöne Lieder.